Einsamkeit. Es ist kalt und regungslos. Ich weine leise in sein. Ich weiß nicht, wo du bist, doch ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass irgendwer mich liebt. Ich warte hier. Ich warte hier. Stirb nicht vor mir. Niemand schläft mit mir ein. Wie jede Nacht steig ich auf Dach. Ich weiß nicht, wo du bist, doch ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass irgendwann irgendwer mich liebt. Ich warte hier, stirb nicht vor mir. Ich warte hier, stirb nicht vor mir. Doch meine Tränen sieht man nicht, sie fließen hinter dem Gesicht und werden bis zum Sonnenschein